Und als dein Herr zu den Engeln sprach, siehe, ich will auf der Erde einen einsetzen an meiner Stadt. Da sprachen sie, willst du auf ihr einen einsetzen, der auf ihr Verderben anstiftet und Blut vergießt? Und wir verkünden dein Lob und heiligen dich. Er sprach, siehe, ich weiß, was ihr nicht wisset. Und er lehrte Adam aller Dinge Namen. Dann zeigte er sie den Engeln und sprach, verkündet mir die Namen dieser Dinge, so ihr wahrhaft seid. Sie sprachen, preis dir, wir haben nur Wissen von dem, was du uns lehrtest. Siehe, du bist der Wissende, der Weise. Er sprach, o Adam, verkünde ihnen ihre Namen. Und als er ihnen ihre Namen verkündet hatte, sprach er, sprach ich nicht zu euch, ich weiß das Verborgene der Himmel und der Erde, und ich weiß, was ihr offenkund tut und was ihr verberget? Und als wir zu den Engeln sprachen, werfet euch nieder vor Adam, da warfen sie sich nieder, bis auf Iblis, der sich in Hoffart weigerte und einer der Ungläubigen ward. Und wir sprachen, o Adam, bewohne du und dein Weib den Garten und esset von ihm in Hülle und Fülle, wo immer ihr wollt. Aber nahet nicht jenem Baume, sonst seid ihr Ungerechte. Aber der Satan ließ sie aus ihm straucheln und vertrieb sie aus der Stätte, in der sie weilten. Und wir sprachen, hinfort mit euch, der eine sei des andern Feind. Und auf der Erde sei euch eine Wohnung und ein Nießbrauch für eine Zeit. Und es empfing Adam von seinem Herrn Worte, und er kehrte sich wieder zu ihm. Denn siehe, er ist der Vergeber, der Barmherzige.